Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Hackbeat. Heute ist Donnerstag, der 14. Mai. Es ist noch Corona-Zeit. Wir sitzen im Phonodrom mit reichlich Abstand, versetzt und nehmen heute den Podcast zu einem Thema auf, das vielleicht die meisten Leute kennen oder nicht kennen, das wird man gleich rausfinden. Und zwar geht es heute um was Süßes. Ja, sehr süß. Sehr Zuckerwarnung. Genau, wir haben heute Konsum von Zucker und vielleicht auch anderen allergischen Mitteln. Ja, vor allen Dingen Zucker. Und es geht quasi fast um ein regionales Produkt. Oder? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen, oder? Ja, in gewisser Weise verbindet ja deine Vergangenheit dich damit noch mehr, denn du warst ja mal in Dessau tätig und ja, Dessau liegt in Sachsen-Anhalt und unser Produkt kommt auch aus Sachsen-Anhalt, aber es ist quasi ein Vorort von Berlin. Quasi. Und ja, genau, lasst uns verraten. Genau, es geht, schon. Es geht heute Spezialitäten aus den Halloren, aus der Halloren Schokoladenfabrik. Genau. In Halle Saale. Genau. Halloren Schokolade ist eine große alte Schokoladenfabrik, die ist aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine der ältesten, glaube ich, in Deutschland. Ja. Die ist auch sogar, ich glaube sogar die älteste, die es noch gibt. Das kann möglich sein, ja. Ich weiß es nicht. Und ja, die stellen Pralines her und ich habe ein Sortiment, das ich mir zuschicken lassen habe. Mhm. Das kann man nämlich ganz einfach über irgendeinen großen Versandhändler eures Vertrauens und dann kriegt man die hier. Und ja, die wollten wir dann mal probieren. Und wie gesagt, Hackbeat war ja eine Zeit seines Lebens in Dessau, was in der Nähe ist, hat also damit eine gewisse Verbindung. Und ich selbst habe auch eine Verbindung, denn ich hatte hatte lange Zeit Verwandte in Halberstadt. Ah, kenne ich. Und das liegt ja auch in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und da gab es, wenn wir da zu Besuch waren, oft diese Halorenkugeln. Und ich glaube, die haben auch schon mal welche im Paket geschickt. Also neben Dresdner Stollen kam dann schon mal Halorenkugeln in den Westen. Und ich habe als Kind in Erinnerung, und das bestätigt sich natürlich auch, dass diese Kugeln sehr, sehr süß sind. Ja. Deshalb auch meine Zuckerwarnung. Ich hatte das natürlich dann, als ich frisch in Dessau war, natürlich geguckt, was es in der Nähe gibt und was es für Spezialitäten aus der Region gibt. Und man kommt dann traditionell ja dort auch überall, wenn man zu Besuch ist, mal so eine Halloran-Kugel zum Probieren. Und mir hat die Sorte, die ich bekommen habe, diese in Anführungszeichen Standardsorte, eigentlich nie geschmeckt. Mhm. Und ich war kein Fan davon. Da dachte ich mir, okay, vielleicht gibt es ja noch ein paar leckere. Natürlich gibt es da welche zu kaufen in jedem Supermarkt. Das glaube ich auch heute ist die Vermarktung davon relativ groß. Und dachte ich mir, okay, naja, ich kann jetzt natürlich das alles durchprobieren. Oder ich mache jetzt einfach das, was man machen kann, wenn man schon in der Nähe ist. Man fährt da mal hin und guckt sich das Ganze mal an. Weil man kann nämlich auch vor Ort eine Führung machen. Damals war es eine Produktionsführung, mit wo man quasi gefühlt wurde, wie das Ganze gemacht wird und anschließend eine kleine Verkostung. Zu dem Zeitpunkt gab es auch schon das Schokoladenmuseum dort. Das ist quasi ein Raum, also im Prinzip ist es ein Verkaufsraum, wo man halt ein bisschen was naschen, probieren kann und konnte sich das Ganze angucken. Und es ist halt, wir sind ganz stolz auf natürlich auf ihr Produkt, weil sie natürlich dann auch seit, weiß nicht, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja, Anfang, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist, genau, ist die Firma gegründet worden. Und seitdem quasi auch über alle Krisen und so weiter hinweg produziert haben und nach wie vor, glaube ich, gerade im Osten der Republik, in den neuen Bundesländern, quasi, glaube ich, die Schokoladenmarke ist, die am weitesten verbreitet und auch bekannt ist. Aus dem Grund, weil es ein Produkt ist, was immer schon sehr erschwinglich war. Es ist zwar schon ein Praliné, aber es war halt nie was super Exklusives, aber auch nichts wirklich auf Schokoladenniveau zunächst mal, sondern immer schon was etwas Gehobeneres. Und damit hat man gerne dann doch sich verköstigt. Ja, genau. Was man noch nicht vergessen darf, in der Fabrik werden nicht nur die Hallorenkugeln hergestellt, sondern auch verschiedene andere Produkte. Es gibt ein bisschen, ja, noch so andere Schokolade- und Keksgeschichten. Das ist auch, wechselt auch ab und zu mal, wurde uns auch dort vor Ort gesagt, dass sie nach dem, was für Produkte gerade gehen oder was gerade für Saison ist oder was für Aufträge sie haben, sie stellen auch für andere Firmen quasi OEM-Ware her. Und klar, natürlich, aber am meisten stolz sind sie auf ihre Hallorenkugeln, auf die Pralines. Und die gibt es halt in verschiedenen Sorten und halt je nachdem, was für eine Saison ist, gibt es auch dann Saisonsorten. Mhm, genau. Ja, hier ist auch eine Sommersorte dabei. Hier ist eine Retro-Sorte dabei. Es ist leider die Originalsorte nicht dabei. Ich hatte die Bestellung zwar so verstanden, dass sie dabei sei, aber als das Paket dann kam, waren unterschiedliche da, aber die Original, die ursprüngliche Sorte ist nicht dabei, sondern es sind alles irgendwelche besonderen Kreationen gewesen. Aber gut, dafür haben wir jetzt 5 sehr unterschiedliche. Genau. Eine interessante Sache im Vorfeld dieser Podcast-Folge habe ich ein bisschen recherchiert. Was ich so ganz spannend fand, war, dass eine Firma aus Sachsen-Anhalt, aus Halle, Hallorenkugeln für Borussia Dortmund herstellt, für den BVB. Oh, das wusste ich gar nicht, obwohl ich ja ein Dortmunder bin. Ja. Also das habe ich noch nie mitbekommen. Da gibt es quasi die Hallorenkugel BVB Edition, Schoko Vanille, quasi die Ursprungssorte. Nur das Besondere an dieser Sorte ist, dass die Vanille da in gelb nachgefärbt wurde. Dementsprechend hat man halt, wenn man diese Hallorenkugel aufbeißt, halt dieses typische BVB, also die typischen BVB-Farben, dieses Schwarz-Gelb. Und dann ist quasi die linke Seite ist dann schwarz und die rechte Seite ist halt gelb, was in dem Fall halt die Vanille ist. Genau, das ist mit unserem Tipp ganz, ja, ganz lustig und halt auch nicht voll mit Schokolade benutzt wird, sondern zartbitter Schokolade, dass er natürlich auch dann diesen dunklen schwarzen Effekt halt dann auch hat. Mhm. Kennst du denn den Unterschied zwischen Praline, Praliné und was da die Voraussetzungen sind? Nicht wirklich, nein. Also in der Wikipedia wird Praline und Praliné eigentlich gleichgesetzt. Und das Wichtige ist daran, dass 25% Schokolade sein muss. Der Schokoladenanteil muss 25% sein. Okay. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nur Konfekt. Ah, okay. Und das ist natürlich hier gegeben, aber, und jetzt kommt der Unterschied, nämlich, das steht hier nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass es da nochmal einen Unterschied gibt, und zwar, wie die Schokolade sich verteilt. Und zwar, also es kann sein, dass ich jetzt Fake News veröffentliche, weil ich das leider so in der Wikipedia nicht finde. Und zwar ist es so, wenn halt der Überzug, also wenn Schokolade auch noch mitverarbeitet wird innen drin, dann ist es, glaube ich, ein Praliné. Und bei der Praline ist es so, dass es nur diesen Mantel gibt, der dann aber anderweitig gefüllt ist. Okay. Aber vielleicht ist das irgendwie eine Legendenbildung. Also vielleicht weiß einer der Hörer mehr. Die Wikipedia ist da leider, also da steht Praline oder Praliné in einem, sodass man nicht genau weiß, wie das jetzt abgrenzbar ist. Okay. Ja, sehr interessant. Ja, es gibt eine, ja, Moment, es wird auch noch gesagt, aber das heißt meiner Meinung nach nicht, dass man nur sowas als Praline bezeichnen kann. Es wird noch darauf verwiesen, dass Praline eine Dessertspezialität aus der französischen Region Rhône-Alpes ist. Dann heißt es aber Praline mit dem Zusatz irgendwie d'origine Garantie oder sowas ähnliches. Okay. Das gibt's natürlich auch, aber ich meine, dass man es auch sonst als Praline, selbst wenn es aus Belgien kommt, ist ja ein wichtiges Pralinenland, oder eben als aus Deutschland oder sonst wo, kann man das trotzdem Praline nennen. Mhm. Also es ist, wie gesagt, letztlich nicht ganz klar, wie Praline und Praline abzugrenzen ist, jedenfalls laut Wikipedia. Und ich hatte halt mal gehört, das hängt davon ab, also die Praline ist halt nur der Mantelschokolade, und das wird dann befüllt. Das kann man auch unterschiedlich machen, man kann das automatisch machen, man kann die Füllung reinspritzen, man kann so Schokoladenhälften machen und die dann hinterher zusammensetzen, das wird meistens bei der maschinellen Herstellung gemacht. Man kann die Masse in der Mitte formen und dann mit Schokolade überziehen, was ja bei Haloren gemacht wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast es ja gesehen. Ja. Und leider steht, habe ich keine gute Quelle für die Abgrenzung von Praline und Praline gefunden. Aber das, was ich mal gehört habe, was man mir erzählt hat, aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich stimmt, ist, dass der Unterschied ist, beim Praline ist auch Schokolade drin. Das wäre also bei den Halorenkugeln der Fall. Und bei der Praline ist praktisch ein Schokoladenmantel, den man dann mit irgendwie füllt, eben mit Kuchen oder sonst was. Genau. Creme oder Alkohol. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, genau, das ist absolut korrekt, was du gerade gesagt hast. Die Originalsorte, um das Ganze nochmal vielleicht nochmal zu sagen, ist praktisch mit eine Sahne- und Kakaomasse umhüllt mit Schokolade. Genau. Im Prinzip die eigentlich. Von den Haloren. Genau, von den Haloren. Das ist quasi nur den Schokoladenmantel hat, um halt diese Kakao- und Sahne-Masse im Prinzip einfach nur, ich sag mal, festzuhalten. Mhm. Es gibt ja bei denen auch verschiedene Qualitätsstufen. Es gibt ja auch da auch eine handgemachte Praline, die du machen kannst. Bei denen vor Ort natürlich auch dann da die, in Anführungszeichen, industriell gefertigten. Pralinen. Das heißt, die bieten auch vor Ort eine relativ breite Range an, was du quasi dann auch so erwerben kannst. Ich glaube, online kannst du nur die, in Anführungszeichen, industriell gefertigten kaufen, aber natürlich auch dann dadurch alle Sondereditionen, die es gerade aktuell auch gibt. Da gibt es relativ viele. Und wie gesagt, die Lieblingssorte, um darauf zurückgekommen, ist quasi die klassische Sorte Sahne-Kakao, die ich einfach nie gut fand, weil ich finde, das schmeckt irgendwie, also für mich war das so der Inbegriff von Ostschokolade, die so ein bisschen sparsam cremig schmeckte, so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast strohig im Geschmack. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie hätten an Zucker gespart, aber wenn man sich mal die Werte anguckt, haben sie nicht an Zucker gespart. Nee, nee. Aber es schmeckt so ein bisschen, ja, wie soll ich, ja, ein bisschen strohig, so würde ich das beschreiben. Also wir haben eine Traditionsostsorte dabei. Ja. Und von der Rückseite her, wie es vorhin stand, kannst du die natürlich sofort erkennen, weil es draufsteht, weil Retro draufsteht. Aber jetzt mal so betrachtet, kannst du sie erkennen? Die Retro-Sorte? Ja. Nee, eigentlich von der, warum? Guck doch mal genau hin. Also nicht an den Pralinen direkt, sondern. An der Farbe meinst du? Nein, guck doch mal den Gesamtkontext an. Dahinter ist doch die Einlage. Auf die musst du schauen. Ach so, hier steht unten drunter nicht die Webseite. Genau. Das heißt, die Retro. In der Retro-Sorte haben sie natürlich nicht die Webseite draufgeschrieben, sondern nur die Qualitätsgarantie in dieser Inneneinlage, weil es natürlich in der DDR noch kein Internet gab. Ja. Ich meine, das zeigt doch, dass sie auch ein bisschen Liebe reinstecken. Das stimmt. Denn ich meine, heute hätten ja einfach, die haben immer die gleiche Inneneinlage, hätten sie die auch da reinlegen können mit der Netzadresse, mit der www-Adresse, weil natürlich heute das ja ganz normal ist. Aber sie haben halt so viel Liebe reingesteckt, dass sie halt die Retro-Sorte so gemacht haben, dass da eben keine Webadresse auf der Einlage ist. Ist da auch noch die alte Rechtschreibung drauf? Ah, das. Das wäre jetzt richtig gut. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Das ist ja, und du Mensch, bist ja der Linguist bei das dir. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja nicht zu fassen. Moment. Ich glaube es. Ja, das ist ja schwierig. Man kann das ja nicht immer erkennen. Also müsste ja dann so ein SZ oder sowas. Oder irgendwo Wörter, die jetzt irgendwie mit drei Essen geschrieben werden, statt mit zwei Essen. SZ. Nee. Was haben wir noch dann so für signifikante Änderungen, die man sofort merken würde? Nee. Der Halt. Maha guckt jetzt gerade, vergleicht die zwei Einlagen. Nee. Tut mir leid. Es ist sogar die neue Postleitzahl drauf. Okay. Also das ist schon also nee, es ist immer die gleiche und man könnte es auch am Text nicht erkennen. Okay, schade. Ich dachte, die sind dann wirklich dann retromäßig unterwegs, aber. Aber es ist wirklich, also die Packung ist auch schön, aber das ist natürlich modern, ja, dass man die DDR-Tapete da drauf gemacht hat und Fairtrade gab es in der DDR auch nicht. Nee. Das Fairtrade-Zeichen haben sie auch drauf. Und auf Englisch war es auch noch nicht beschriftet. Nee. Also das Einzige, was retro an dieser Verpackung ist, ist wirklich das Tapetendesign und das Retro draufsteht. Ja. Genau. Aber gut, wir können ja mal vorne anfangen. Also wir haben uns ein bestimmtes Schema überlegt, sozusagen von der traditionellen, von der schokoladigen. Das ist zwar nicht die echte traditionelle Sorte, sondern das ist die Sorte Stracciatella. Genau. Fangen wir an. Ja. Mit dunkler Schokolade. Halt, bevor wir anfangen, musst du noch erklären, warum die Hallorenkugel heißt. Genau, Halloren waren in Sachsen-Anhalt, ich weiß nicht, in Halle waren es die Leute, die an den Salinen angearbeitet haben. Genau. Und die hatten, also haben sie da auch erzählt, meine ich mich zu erinnern, sind es die Leute gewesen, weil diese Farbe schwarz-weiß, das Weiße, also diese Sahne, dieser Salz quasi dargestellt hatte und das Schwarze, der Kakao, quasi diese abgebrannten oder abgebeizten schwarzen Holzstämme, die mit diesen Salinen quasi verkleidet waren. Und so war dieser Schwarz-Weiß-Kontrast zu sehen. Und genau. Ich habe mich mit jemandem. Das ist eine gute Erklärung, denn ich hatte gehört, dass es angeblich die Knöpfe seien, aber die Knöpfe, das passt nicht. Dann kann man auch vor allen Dingen, es gibt ja weiße, schwarze und braune. Ja. Das würde nicht gut. Ich habe dann, also das haben sie mir damals in der Führung gesagt, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die dann früher oder später in der Führung waren, da haben sie etwas anderes erzählt. Also ich glaube, dass es da vielleicht multiple Wahrheiten gibt, je nachdem wer gerade die Führung macht und was da quasi so erzählt wird oder was so die letzten vielleicht Erkenntnisse auch waren. Das kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall wurde es gesagt, dass es halt mit diesen Salinen zu tun hatte, halt Salz, die Farbe und Co. Und genau. Das sind halt die Halloren sind halt die Arbeiter dort. Ne? Genau. Halle ist ja ein altes Wort für Salz, also Hall. Und daher kommt ja der Stadtname Halle, weil man da Salz abbauen konnte. Genau. Und die Halloren sind halt die da arbeiten. Es gibt auch ein Halloren- und Saline-Museum in Halle. War ich leider noch nicht drin gewesen. Aber man kann dann quasi auch etwas über die Stadtgeschichte logischerweise lernen und halt über den Fakt, dass halt da der Salzabbau da gemacht wurde. Ja, und es gibt natürlich das Händel-Museum, wenn man also in Halle ist. Genau. Ist auch sehenswert. Und es gibt ein wenn ich mich recht entsinne, auch ein Naturkundemuseum, was irgendwie, hoffentlich verwechsel ich das nicht, was in Dessau? Irgendwo gibt es da ein Naturkundemuseum, was geschlossen werden sollte, wo es vor vielleicht anderthalb Jahren, zwei Jahren ziemlich viel Aktionen gab, damit das nicht geschlossen wird. Aber das war nicht in Halle, jetzt erzähle ich vielleicht was Falsches. Aber ich habe mich damals eingesetzt für das Naturkundemuseum, weil ich denke, Naturkunde ist wichtig in der heutigen Zeit. In Naturkundemuseen kann man sehr schön sehen, wie eben der Klimawandel stattfindet. Mhm. Für die Leugner des Klimawandels sind Naturkundemuseen ein Dorn im Auge. Apropos Museum, ich weiß, in Halle, ich habe gerade mal recherchiert, ob es das jetzt gerade gibt oder noch nicht gibt, ist, dass ein Rechenwerk Computer- und Technikmuseum entstehen sollte. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon gibt. Auch gehört, ja. Und da sehen sollen wohl auch eine Exponate, die wohl aus der DDR-Rechenzentrumstechnik drin sind. Mhm. Ganz gut. Das ist auch interessant. Also Museen kann man sich da einige ansehen. Die sind ja jetzt bald wieder geöffnet. Also von daher. Du hast gar nicht gesagt, welcher Tag heute ist. Donnerstag ist heute der 14. Mai. Doch, hatte ich gesagt. Genau, es geht jetzt bald los mit den Museen wieder. Oder ist schon zum Teil. So, lass uns anfangen. Genau, wir beginnen quasi mit der ersten Sorte, die wir haben. Das ist Stracciatella. Mit Zartbitterschokolade, genau. Also ganz dunkel. Ich nehme mal, es ist auch die dunkelste. Ich nehme mal eins. Genau, ich gucke mal, ob ich auf der Homepage ein paar Details dazu finde. Ich fange schon mal an. Du kannst fang schon mal an, genau. Dann musst du sprechen. Genau, ich bin mal gespannt. Also erstmal dunkle Schokolade. Die Form ist ganz typisch. Das sind so, wie sehen aus, wie du schon sagtest, vorhin so Knöpfe in großer Form. Eine relativ dünne Schokoladenummantlung. Und sehen eigentlich relativ einfach aus. Noch ein bisschen unförmig mal. Das ist also so ein bisschen, hat das so diesen nicht perfektionellen Anschein, sondern so ein bisschen, ja, die eine hat man da eine Wulst, der andere ist da ein bisschen mehr Schokolade und so weiter. Ja, weil ja nicht der Schokoladenmantel das gemacht wird ist, genau. Und dann befüllt, sondern weil das ein Schokoladenüberzug ist. Genau, richtig. Und dementsprechend hat man da quasi so ein bisschen Unreimigkeiten. Ich brauche jetzt auch mal rein. Also ich finde es sehr lecker. Sehr schokoladig, ein bisschen leichter Vanilleton. Also, finde ich sehr gelungen. Also auch die Zartbitterschokolade. Es schmeckt gar nicht so süß, wie man das eigentlich erwartet. Also das ist schon eine Sorte, an die ich mich gewöhnen kann. Das ist stimmt. Und du merkst so an dieser Schokolade, die schmeckt so ein bisschen stumpf. Dieser Schokoladenüberzug. Stumpf. Guck mal. Achte mal beim nächsten Mal drauf, wenn du die Schokolade nimmst, egal die Zartbitter oder die Vollmilch. Die hat eben so einen ganz speziellen, typischen, für mich macht es diesen Hallorengeschmack aus, dieser Schokolade. Der Inhalt ist meistens, die Füllung ist meistens ganz gut, aber die Schokolade ist so ein bisschen, ja, ich würde es sehr als stumpf, strohig bezeichnen. Das sollte man auf jeden Fall mal drauf achten. Na, es ist relativ wenig Schokolade im Mantel. Wir können ja mal weitergehen zu Kokoschoko. Genau. Das ist jetzt Vollmilchschokolade, erstaunlicherweise. Ich hätte bei Kokos eigentlich dunkle, hätte ich dunkle auch gedacht, erwartet. Ja. Mal gucken. Auch da, wenn ich mir wieder eine nehme, man sieht auch in dieser Packung, das ist meistens so ein 4x4 Matrize drin. Zumindest die üblichen Handelsverpackungen. Und wenn man auch dann optisch reinguckt, sieht man auch, dass die nicht immer alle gleichförmig sind, sondern ein bisschen unterschiedlich. Vom Geruch her merkt man so ein bisschen das Kokos durchscheinen. Und probiere auch mal. Also es sind meistens immer 125 Gramm Packungen, nur mal als Hinweis. Und Zutatenliste habe ich auch. Ja. Vormilchpulver, Glukosesirup, Kakao, Butter, Wasser, Kokosraspeln 2,5%, fettarmes Kokospulver 2,5%, ein Wertzucker, Kokosmasse und Molkerei Erzeugnis, genau. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, raus, was du meinst mit der Schokolade. Aber der Schokoladengeschmack, es ist ja nicht viel Schokolade, es ist ja nur dieser Überzug. Also es ist nochmal Schokoladenfüllung drin. Deshalb meine ich ja auch, dass Praline die richtige Bezeichnung ist. Aber die Schokoladenfüllung schmeckt irgendwie nicht sehr schokoladig. Ja. Also es schmeckt eher cremig. Und dann natürlich in Verbindung mit der Kokoscreme. Und also da geht schon der Mantel geht unter im Geschmack. Ja, das stimmt. Ja, also es ist dünn. Also vielleicht auch, ich meine, im 19. Jahrhundert, 1804, ist es ja zum ersten Mal erwähnt, gab es natürlich, war Schokolade sehr, sehr teuer. Und dieser Schokoladenmantel, der sollte halt möglicherweise reduziert sein. Und ich denke auch in der DDR-Zeit. Ja. Kakaobohnen, ja, das ist schon nicht so einfach. Und da hat man wahrscheinlich den Schokoladenanteil auch nochmal runtergefahren. Und quasi diese Masse im Inneren ist ja auch so ein bisschen, die ist nicht fluffig, die ist etwas dickflüssiger, die ist so ein bisschen cremig, ist glaube ich auch nicht so richtig das die richtige Bezeichnung. Ich empfinde sie so ein bisschen, schmeckt die am Anfang wie so ein bisschen wie so ein Kaugummi. Lässt sich so ein bisschen zäh, ja, das ist zäh drauf rumbeißen. Also ich hatte so ein bisschen Assoziation Halva, hatte ich so ein bisschen im Kopf, von der Konsistenz her. Ja. Und dann schmelzt es natürlich dann relativ schön durch die Wärme des Mundes. Mhm. Aber es ist ein bisschen zäh. Mhm. Ja. Ja. Ja. Also hier ist es immer so, vielleicht mal noch zur Packung. Also es sind sehr, sehr kleine handliche Packungen, die man so nach oben öffnet. Ist halt das Produkt abgebildet. So ein bisschen noch mit was drumherum. Szenerie. Und dann ist oben so ein Querstreifen mit der Bezeichnung Hallorenkugel und oben auch nochmal so eine Art, ja, wie so ein Siegel. Mhm, genau, so das Wappen, glaube ich, der Firma ist es. Ja. Ja, und jetzt siehst du, die Retro-Packung ist natürlich anders. Also die DDR-Tapete, das ist sicherlich neu, denke ich. Aber da ist eben der Streifen von oben nach unten. Genau, richtig, ja. Und das ist wohl das alte Aussehen. Mhm. Ja. Auch die Schrift, etwas kleiner, Hallorenkugel. Kleiner, ja. Original, also gemeines Logo ist bedeutend kleiner gefasst. Mhm. Und man sieht auch, dass die Ummantlung, also quasi wo Hallorenkugel draufsteht, der Weißanteil etwas dicker ist. Mhm. Dementsprechend wirkt es quasi etwas feiner. Bei der neueren Packung. Mhm. Bei der alten ist einfach nur dieser einfarbig rote Streifen, der bei den also bei der Retro-Packung. Bei der Nicht-Retro-Packung ist es halt wirklich kein roter Farbstreifen, sondern ein Bild, wenn man will. Und das hat man halt früher nicht machen können. Da hat man einfach nur diesen roten Streifen drauf gemacht. Also bis auf die DDR-Tapete, die vielleicht nicht so auf der Originalpackung war, obwohl das sogar sein kann. Und das Wort Retro stand damals auch nicht drauf. Und Limited Edition auch nicht. Aber diese Streifen von oben nach unten, ich denke, das ist der alten Packung nachempfunden. Mhm. So, und Retro ist jetzt Waldmeister Vanille in Vollmilchschokolade. Ja, was mich so ein bisschen wundert, weil klar, Waldmeister als Kraut natürlich verfügbar war. Aber ich verbinde das eher so aus dem Süddeutschland mit Fruchtlimonaden Waldmeister. Ich weiß nicht, ob das so in DDR. Waldmeister doch, Berliner Weiße. Was Berliner Weiße stimmt. Waldmeister, ich glaube schon. Der Waldmeister-Geschmack ist schon einer, also der in der DDR, glaube ich, üblich war. Okay. Und Vanille ist eben aus Vanillezucker. Das war auch möglich. Also das war gar keine Kunst. Das ist wirklich, glaube ich, ein typisches DDR-Produkt. Mhm. Ja. Doch, würde schon sagen, das schmeckt nach DDR. Mhm. Der Waldmeister kommt so ein bisschen zum Schluss. Die Vanille ist, glaube ich, im Vordergrund. Ja. Und der Waldmeister rundet das Ganze so ein bisschen, diese Süße der Vanille, eigentlich schön angenehm ab. Und deutlich süßer, glaube ich, als das, was wir vorher hatten. Guck mal, diese Sorte ist sehr süß. Und die schmeckt auch wirklich, wirklich Retro. Und vor allen Dingen, da merkt man auch, wie wenig Schokolade dran ist, weil das jetzt mal eine ist, die auch keine Schokoladenfüllung hat. Mhm. Also die Schicht ist oben ganz dünn und der Schokoladengeschmack wird überdeckt, finde ich. Also, bei der Kokos war es 66, also auf 100 Gramm, 66,3 Gramm Zucker. Mhm. Und bei der Waldmeister, Waldmeister-Edition, der Retro-Edition, ist es 69 Gramm auf 100. Mhm. Also bedeutend süßer. Ja, das merkt man. Das merkt man deutlich. Ja. Mhm. Das ist schon. Und ich glaube, die Stracciatella ist noch weniger süß. Ich gucke mal. Die habe ich jetzt gerade mal hier auf der spontan nicht gefunden. Heißt die irgendwie nochmal anders? Nee, Stracciatella heißt die. Und es ist auch keine saisonale. Mhm. Saisonalen kommen. Sie haben zweimal noch Sommeredition. Also wir haben die Retro-Edition, da haben Limited Edition und zweimal Sommer. Aber Kokos und Stracciatella sind Dauer. Also, in den Stirn. Stracciatella hat 66 Gramm. Also ähnlich wie die wie die Kokos-Schoko. Ja, ja. Mhm. Und hier haben wir jetzt eine deutlich süßere. Mhm. 3 Gramm. Ja. Und weniger Schokolade. Also es passt und, wirklich. Ja. Also Retro passt da wirklich. Mhm. Genau, wie geht's weiter? Jetzt haben wir so ein paar fruchtigere Sorten. Jetzt kommen die fruchtigen. Die beiden, das sind beides Sommereditionen. Beides auch mit weißer Schokolade. Weißer Schokolade, genau. Einmal Maracuja-Joghurt und dann Zitrone-Buttermilch. Wir fangen an mit der Maracuja-Joghurt. Also sehr schön eigentlich mit der weißen Schokolade. Sieht gut aus. Genau, sieht auch sehr erfrischend sommerlich aus. Mhm. Ja. Maracuja-Joghurt, ich guck mal drauf, was ist hier so drin. Man riecht das Maracuja sofort. Man braucht eigentlich gar nicht dran zu riechen. Also das schon in mein Gesicht führte. Mhm. Also ganz intensiver Maracuja-Geruch. Genau, die Sommeredition empfehlen sie mal ein bisschen gekühlt zu genießen. Das haben wir jetzt haben wir jetzt nicht gemacht, aber das wäre jetzt auch komisch, wenn man, dann müssten wir ja 66,3 Gramm Zucker. Zutaten, Vollmilchpulver, Glucose, Sirup, Kakaobutter, Butter, Wasser, Maracuja, Fruchtpulver 2%. Joghurtpulver 2%, natürliches Aroma, Fruchthaltemittel, Invers, Emulgatoren und so weiter, ein bisschen Zitronensäure. Also, ich bin mal gespannt. Ja. Ich finde, mit der weißen Schokolade fällt dieses, dass sie ein bisschen unförmig sind teilweise, nicht so stark auf wie bei den dunklen Folgen. Ja, das stimmt. Folgen. Sie sehen schön aus. Das glänzt auch ein bisschen. Mhm. Ja, aber das ist schon gut. Was sagst du geschmacklich? Mhm. Also geschmacklich kommt die Zitrone fast mehr durch als Maracuja. Also man konnte sie erst riechen, aber dann, also trotz des intensiven Geruchs, ja. ist beim Geschmack weg. Ich finde, die Masse hat irgendwie eine andere Konsistenz. Mhm. Da müssen wir auch noch sagen, es sind immer zwei Massen. Mhm, das ist schon auch beim, das war nur geteilt. Bei Stracciatella. Es ist eine Massefüllung. Es eine Masse ist und bei dem Kokos ist es geteilt, bei Retro ist es geteilt. Also einmal Waldmeister, einmal Vanille eben. Bei Kokos war es einmal Kokos, einmal Schokolade. Mhm. Und hier ist jetzt einmal Maracuja und einmal dieses Joghurtmasse. Mhm. Ja. Aber insgesamt ist die dann doch, also das Maracuja kommt dann doch nicht so gut durch wie beim Geruch. Kommt relativ, das stimmt, es kommt am Anfang ganz kurz, merkt man diesen Maracuja und dann zum Schluss geht es dann im Nachgeschmack relativ schnell in das Zitronige über. Mhm. Aber so für den ersten Bite ist es echt, echt gut. Ja, ja, kann man essen. Mhm. So, und jetzt kommt der Höhepunkt. Zum Schluss. Ich bin gespannt. Zitrone, Buttermilch. Mhm. Ich fand jetzt auch nicht, dass die zu warm ist. Also nö, gar nicht. Das ist, Ja, die riecht weniger. Also die, da. Ja, Buttermilch riecht nach nichts. Ja, riecht nach nichts. Ja, ja. Zitronen, je nachdem. Ja, ja. Auch da. Was kann ich dazu sagen? Ihr Ursprung hat die Zitrone im Nordosten, 15. Jahrhundert, Indien und so weiter. Genau, original Halloumi-Kugel mit 83% Zitronen-Buttermilchcreme und 17% weißer Schokolade. Gucken wir auf den Zuckeranteil. 63 Gramm, also etwas weniger. Ja. Drin ist Vollmilchpulver, Wasser, Kakaobutter, Butter, Zitronensaftpulver 2% aus Zitronenkonzentrat. Also die könnte ich mir jetzt... 0,9%, ja. Ich schmeckt so auch, in der warmen Fassung, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn du die richtig schön kalt machst, dann hast du sogar im Gefrierschrank. Mhm. Dann hat die was von Eis. Aber auch ein bisschen meine Assoziation. Mhm. Also sehr zitronig. Mhm. Ein bisschen so wie so ein Zitronensorbet. Mhm. Eigentlich. Sehr zitronig und diese Buttermilch passt da gut dazu. Ja. Die Buttermilch gibt auch zum Schluss so einen leichten herbe Note. Genau, die ist auch wieder nicht so süß. Mhm. Also die besseren sind die nicht ganz so süß. Mhm. Also diese 3 Gramm Zucker machen es irgendwie total aus. Mhm. Also wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht nochmal, aber wenn man die jetzt mit dem Retro vergleicht, also ganz anders. Muss man mal einen Schluck mal trinken. Also das war jetzt wieder eine gute Erfahrung. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, die in Eis kalt. Ja. Kann man als Ersatz für eine Kugel Eis. Denke ich auch, ja. Von den Kalorien her ist es auf jeden Fall auch ja, so. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Genau. Das ist also sehr, sehr interessant. Man kann sich auch seine eigene Sorte bei denen wohl irgendwie zusammenbauen lassen. Mhm. Habe ich dann irgendwie gehört. Man kann quasi Gibt es so Custom-Made-Folgen. Das ist ja sehr zeitgemäß. Ne? Mhm, genau. Und das weiß ich noch, dass man das irgendwie machen kann. Ich weiß nicht, ob das auch im Verkauf ist. Ich gucke jetzt gerade auf der Homepage. Es ist wohl nicht so zu sehen. Es gibt halt verschiedene also Genießer, ah genau, handgefertigte Parallelinien, doch da, guck mal, vielleicht gibt es da was. Genau, es gibt noch die handgefertigten, kann man jetzt auch wohl online kaufen. Die konnte man damals, als ich da war, nur wirklich in diesem Schokoladenmanufaktur-Museum-Laden kaufen. Mhm. Da konntest du auch zugucken, wie sie halt dann deine Sorten da zusammengebaut haben. Fabrikverkauf, genau. Genau. Und, genau. Ich gucke jetzt gerade mal, was wir hier noch haben. Genau. Ja, diese, ich glaube, die haben insgesamt 120 Sorten, kann das sein? Hab ich das also sie genau? haben jedenfalls sehr viele und man kann eben, es gibt da so ein Angebot bei meinem Online-Händler, wo man eben 5 Stück bekommt. Mhm. Und ja, das ist preislich auch günstig. Also hier online sagen sie, kostet so eine Packung so 1,05 €. Mhm. Ja gut, ich habe jetzt ein bisschen mehr bezahlt. Was sind das also ich habe insgesamt, glaube ich, 11 € bezahlt für die 5 Stück. Also das ist dann natürlich 2 €, etwas mehr. Genau, also so 35 €. Aber es ist ja nun auch kein Fabrikverkauf. Aber es war, ich habe vorher natürlich ein bisschen verglichen, wo ich die günstig kriege. Mhm. Also ich wollte gerne die haben. Und das war das 11,75 €. Mhm. Genau, also ich gucke jetzt gerade mal, ich habe mal einfach mal den Shop mal hier auf der Homepage mal. Was war mit dem mit kostenloser Lieferung? Genau, du musst, jetzt verstehe ich das. Der Warenwert muss mindestens 11,11 € betragen, dass die da, glaube ich, irgendwas machen. Was ist denn das jetzt hier? Wenn ich jetzt hier mal, immer noch nicht. Das heißt, ich mache hier mal 10. Also du hast natürlich hier das Problem, dass du nur ein Überraschungspaket bekommst. Du weißt also vorher nicht, was. Nö, kannst du auch auf der Homepage direkt auswählen. Nein, ich sag jetzt dein Händler. Mein Händler. Ja, okay. Aber ich fand, das war preislich günstig. Mhm. Also es gibt noch andere Anbieter. Aber das geht halt bis zu 3,99 € pro Packung. Mhm. Und ich fand halt Überraschung, ne, 5 Pakete mit unterschiedlichen, also es gibt hier noch andere Angebote, wo du da DDR-Waren mit Rotkäppchen-Sekt und so, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte ja nun gerade Hallorenkugeln haben und es geht sogar noch, gibt Angebote hier, ich habe jetzt gerade noch mal wieder Revue passieren lassen, wo die Packung dann plötzlich 4,40 € kosten. Mhm. Also ich wollte halt irgendwie was haben, was auch günstig ist, ich wollte halt eine Auswahl haben und da gab es halt dieses Angebot, da habe ich gedacht, das ist 11,75 €, das ist genau das, was ich haben möchte. Und dann kamen die und ich finde, das ist schon ein repräsentativer Querschnitt, auch wenn jetzt das Original nicht dabei ist. Aber das Original ist vielleicht ja auch nicht das Beste. Genau, also wie gesagt, ich bin kein großer Fan des Originals. Ich mag halt, wie gesagt, diese Editionen, wenn da meistens die Vollmilchschokolade, die finde ich besser oder wie gesagt, die weiße Schokolade finde ich am besten. Ich finde in ihre Zartbitterschokolade, die finde ich einfach nicht so lecker. Das ist auch mir zu dominant. Ja. Was man noch, also wenn man in Leipzig ist, kann man auch am Leipziger Hauptbahnhof, haben die auch eine Filiale. Ah, also, das wenn man da mal, gar nicht, da bin ich ja oft am Leipziger Hauptbahnhof. Ja, wollte ich dir gerade sagen. Gut, dass du es mir sagst, ja. Da kann man ja auch immer ganz gut einkaufen gehen im Hauptbahnhof. Und die haben eine Filiale, ich glaube, weiß nicht, in der Stockwerke da, aber es ist ganz gut zu erreichen und wenn man halt, weiß ich mal, einen Zugwechsel hat oder sonst irgendwas. Na, das passiert ja manchmal, da will ich gar nicht nach Leipzig und strande dann trotzdem, was heißt strande, aber dann muss dann plötzlich da umgestiegen werden und dieses und jenes. Hier gibt's auf der Seite der Firma gibt's halt tatsächlich Genießersets und so. Mhm. Und da sagst du, da muss man aber eine bestimmte Menge. Ja, genau. Ich glaube, du musst irgendwie 11,11 € Warenwert haben, dass sie dann überhaupt dir liefern. Dann zahlst du, glaube ich, dann auch nur von Liefergebühren, weiß ich, 70% oder 35 € bist du quasi versandkostenfrei unterwegs. Das wäre mir dann doch zu viel. Ja, das ist natürlich schon. Weil das mit den 5 Also mit den 5 Stück schon ganz gut. Also es gibt hier direkt beim Fabrikverkauf tatsächlich 5 Stück auch schon für 5 €, mhm, was sicherlich günstig ist, aber dann muss ich halt diesen Warenwert voll bekommen. Genau. Und das ist natürlich dann wieder ein Problem. Ja. Ja, ab Warenwert 35 €, das muss man mindestens haben, damit es geliefert wird. Da muss man schon ganz schön einkaufen, das wollte ich jetzt noch nicht. Aber das ist günstig eigentlich. Also wenn einer richtig Fan ist hier von unseren Hörern, dann kann er für 35 € 35 Dinger bestellen. Ja, das ist echt okay. Also da kann man nichts sagen. Also die Top 10 würde ich dann bestellen. Mhm. Und hier so Genießer-Sets. Genießer-Sets alkoholfrei, Genießer-Set edles Tröpfchen. Ja. Genießer-Set guten Morgen, und da kommt man schon. Aber es sind ja unheimlich viele Sorten. Also ich habe jetzt hier schon nicht mehr den Überblick. Ja, das ist, also die machen da richtig viel. Ich weiß noch, was ich... Es gibt ja noch mehr Genießer-Sets. Meine, was ist das? Also ich war hier mal, wie gesagt, als ich zur Führung war, da hatten sie halt irgendwie gesagt, dass sie 120 Sorten wohl produzieren. Ja, das kann sein. Und das immer mal wieder mit Saison mal rein und raus. Das heißt, es kann auch mal mehr, mal weniger sein. Ja. Ich habe gerade auch mal von denen den YouTube-Channel mal rausgesucht. Da sieht man auch die Produktion. Da habe ich jetzt mal ein Video. Ich hätte jetzt gern mal so das Gesamt... den Gesamtset hier. Ja, das siehst du halt leider nicht auf der Homepage. Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Die ist toll eigentlich. Eigentlich ist sie toll. Also sie haben ja dann auch nochmal Spezialitäten, handgefertigte Pralinen, Original-Hallorenkugeln. Also das ist eigentlich gut gemacht, aber es gibt keine Gesamtübersicht. Das ist das, was fehlt. Und das ist echt sehr schade, dass die da... Ich finde auch, dann, man hätte ja sagen können, auch vielleicht so aus Recherchegründen, Sorten, die nicht mehr saisonal drin sind. Ah, hier sind die BVB-Dinger, ja. Schoko-Vanille ist das. Mhm. BVB. Ja, da hätte ich ja schon Leute, die. Aber die kosten dann gleich schon 1,20. Ja, klar, von den Wessis kannst du es nehmen. Ja. Ansonsten ist 1 € für so ein Paket richtig günstig, finde ich. Genau, also für. Pralines, gell, das sind ja quasi, also auch wenn sie industriell gefertigt sind, ist es, glaube ich, schon Preis-Leistung schon echt gut. Echt gut, ja, muss man sagen. Und irgendwo gab es das leider wieder weg hier. Das ist, also die, es gibt ja hier auch die, also sie nennen es Pralinen. Handgefertigte Pralinen. Ah, nee, das sind ja jetzt die, das kannst du vor Ort genau nochmal machen lassen. Das sind die handgefertigten. Genau. Das sind allerdings tatsächlich dann auch, die sehen auch anders aus. Mhm, genau. Die sehen dann wirklich aus wie Pralinen quasi. Ja. Es gibt auch da, man kann wohl auch Pralinen-Seminars bei denen machen. Also auch die ganzen, was ich mir angucke, was für Möglichkeiten rund um den Besuch bei denen möglich ist, ist doch relativ, relativ groß und viel. Also die holen da relativ viel raus. Und machen von Schokoladenseminare über, was weiß ich, keine Ahnung, wie gesagt, diese Pralinen-Seminare, wo du halt deine Pralinen da selbst machen kannst oder gemacht bekommst, ich weiß gar nicht, wie es war, über Werksführungen und hin und her. Das ist schon ziemlich bei denen ziemlich groß. Dann dieses Schokoladenmuseum, was wirklich sehr interessant ist. Genau. Naja, und auch die handgefertigten. Erstmal sehen sie gut aus. Mhm. Und dann gibt es wieder mit Alkohol, ohne Alkohol. Genau. Dann kannst du hier zum Beispiel so eine Schachtel haben mit 25 Pralinen. Mhm. Das ist aber bis auf eine in der Mitte, sind die anderen alle zweimal. Das ist so gespiegelt. Mhm, und das ist. Ja, aber da kostet dann schon der ganze Set 24,95, das heißt, also da kostet eine Praline. 1 €, genau, ja. Ja? Aber sieht sehr schön aus, also in der Präsentation hier. Und eben tatsächlich, du hast 13 unterschiedliche Pralinen. Mhm. Ja, also das ist, da sieht man auch, dass sie wirklich viel machen. Naja, also wie gesagt, das sieht sehr gut aus. Da müsste man mal richtig... Ja, und der gesamte Warenwert muss nur so viel sein. Das heißt, man könnte so eine Schachtel, so eine 25er handgefertigte kaufen, mal so als edles Geschenk, ist ja was, oder auch eine 16er Packung. Und dann vielleicht für den Rest des Geldes nochmal 10 Packungen Hallorenkugeln. Mhm. Ja? Ich verlinke auch mal auf der bei uns in den Shownotes noch ein paar Sachen. Es gibt interessant. Also das ist wirklich gut. Es gibt 66 Fakten zu Hallorenkugeln. Mhm. Warte mal. Ich kann ein paar Random Facts mal vorlesen. Die fand ich hier ganz unterhaltsam. Und zwar zum Beispiel. Was habe ich denn gerade hier gehabt? 9,25 Hallorien passen durchschnittlich in einen Mund rein. Das heißt also, fast eine ganze Packung kriegst du in einen Mund rein. 200 Kilogramm wiegt die größte Hallorienkugel. Ne? Sie ist 90 Zentimeter hoch und steht im Hallorienmuseum der Delitzsche Straße in Halle. Kann man auch da betrachten. Mhm. Ein bis zwei verschiedene Sorten werden Brot an einem Tag hergestellt. Es gibt 8 verschiedene Verpackungsdesigns. Es gibt zum Beispiel, heute exportiert Halloren seine Kugeln in über 50 Länder. Das ist auch sehr interessant. Mhm. Eine Halorenkugel hat im Durchschnitt 45 Kalorien. Mhm. Oh weh, da haben wir jetzt ja schon unser Abendessen quasi schon intus. Ja. Genau, eine Hallorenkugel darf offiziell nicht als Praline bezeichnet werden. Dafür muss der Schokoladenanteil bei 25% liegen. Ja, liegt hier nur bei 17%. Genau. Mhm. Wobei wir jetzt welche hatten mit Schokoladenfüllung. Also genau. Da ist er dann ja wieder höher. Genau, die niedrige Schokoladenanteil geht auf die DDR-Zeit zurück, in der Kakao äußerst knapp war. Genau. Ja, das ist ja das Interessante. Ich meine, die Firma ist 1804 gegründet worden und hat so viel überlebt. Also auch zum Beispiel war ja auch das Problem im Nationalsozialismus. Der Inhaber hieß David. Und dann war natürlich das Problem, sie hatten große Probleme zu Zeiten der Judenboykotte. Natürlich, ja. Und dann haben sie sich umgenannt in Mignon Schokoladenwerke, damit sie nicht boykottiert werden. Ja, und kaum war das geschehen, mussten sie die Produktion einstellen wegen des Zweiten Weltkriegs. Ja, und dann sind sie danach wieder gegründet worden als volkseigener Betrieb. Dann haben sie halt diese Zeit überstanden. Dann hat die Treuhand das veräußert, das Unternehmen. Ja, wo auch, das war auch irgendwie alles wackelig dann. Und das ist dann wieder verkauft worden. Inzwischen gibt es da so eine Beteiligungsgesellschaft. Also das ist schon interessant, dass sie halt alles, eben sogar noch den Kapitalismus irgendwie überstanden haben. Also ist schon sehr interessant. Dann auch erst als Aktiengesellschaft und dann eben hier von der Investitionsgesellschaft übernommen. Also die Geschichte ist schon sehr bewegt. Und man sieht in der Firmengeschichte doch auch sehr viel Zeitgeschichte zusammenkommen. Was bei mir nicht so ankam, auch bei der Führung, dass sie pochen sehr, sehr stark auf ihre DDR-Vergangenheit, obwohl sie ja bedeutend älter sind. Und ja, ja. Da ist gar nicht so viel, also in meiner Wahrnehmung war gar nicht so viel präsentiert, weil eigentlich covern die wirklich fast 200 Jahre ab und erzählen quasi nur gefühlt über die letzten 70 Jahre. Es könnte sein, das weiß ich nicht genau, dass diese spezielle Form der Hallorenkugeln vielleicht eine ist, die auch erst in der DDR groß geworden ist. Das kann natürlich gut möglich sein, ja. Das kann man hieraus nicht entnehmen. Also war ja vorher eine Schokoladenfabrik. Ja. Das könnte natürlich sein, dass sie andere Arten von Schokolade oder andere Arten von Pralinen gemacht haben. Ja. Und dann im Zeitalter der Planwirtschaft, da passte das gut, sowas hier zu machen, was ja dann auch mit wenig Schokolade und so gemacht werden musste. Und dann hat natürlich die DDR das ausgestreut im ganzen Land. Das kannten also plötzlich alle dort. Ja. Man hat sich damit identifiziert und durch den Westversand war es auch in Westdeutschland das DDR-Produkt bekannt. Ja. Denn ich kannte es ja. Mhm. Und von daher ist jetzt halt der Bezug zur DDR vielleicht auch besonders stark. Mhm. Interessant ist der Random Fact Nummer 47. So mancher YouTuber probiert neue Sorten vor laufender Kamera und stellt sie seinen Fans vor. Nicht nur YouTuber, meine Leute, sondern auch Podcaster. Wir machen das. Ja. Und das nicht vom Fernsehen, sondern durch den Äther. Ja, genau. Ja, YouTube läuft ja auch nicht im Fernsehen. Ja, mein Gott, das ist ja. Ja. Was es noch so für Random Facts gibt. Wer zu DDR-Zeiten Hallorenkugeln wollte, musste über gute Beziehungen verfügen oder in einem bestimmten Bezirk wohnen. Mhm. Ja, wie gesagt, sie wurden ja eben auch in den Westen versandt. Mhm. Genau. Naja, und dann kommt natürlich auch der Effekt dazu, wenn du jetzt irgendwie dich mit Halle identifizierst, dann ist das immer auch natürlich eine Identifikation mit der DDR-Vergangenheit. Na klar. Da müssen wir einfach noch ein bisschen warten und dann wird es vielleicht, wird die DDR vielleicht nicht mehr so wichtig sein im Leben der Menschen. Also erst in der nachfolgenden Generation vielleicht. Ich glaube es auch. Und dann kann man sich zurückbesinnen auch auf das 19. Jahrhundert. Vielleicht ist das ja, vielleicht braucht es einfach seine Zeit, um da quasi nochmal auf die anderen Zeiten quasi einen Fokus drauf zu legen. Ja. So, mal ein Fact für uns gleich. Man müsste 4 bis 5 Minuten joggen, um eine Hallorenkugel wieder abzutrainieren. Mhm. Genau. Also, das heißt, ja, gut, wir also ich bin jetzt eine halbe Stunde gelaufen, um hierher zu kommen. Mhm. Ich bin ja zu Fuß gekommen. Das ist jetzt kein Joggen. Aber ich mache heute Abend vielleicht auch nochmal 7 Minuten Training. Mhm. Das ist dann auch wieder eine Kugel. Mhm. Also ich würde mal sagen, 3 von den 5 Kugeln habe ich schon weg. Das ist gut. Das ist gut. Aber es ist sicherlich, also man sollte sicherlich nicht so eine ganze Packung da mal schnell vertilgen. Das ist dann doch zu viel. Auch selbst die Mitarbeiter naschen durchschnittlich 3 Hallorenkugeln am Tag. Aha. Ah ja. Steht hier auch als Random Fact. Also wenn ich da arbeiten würde, würde ich es vielleicht nicht tun. Ich glaube es auch. Ich glaube, das ist genauso, wie man bei der Bäckerei arbeitet, glaube ich, dann hat man auch irgendwie keinen Bock mehr auf, was weiß ich, Brötchen, Croissants und so weiter. Ich habe ja mal die Union Brauerei in München besucht. Mhm. Die gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Und da habe ich mit dem Braumeister, der hat die Führung selber gemacht, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich so gefragt, was er denn jetzt, was denn so sein Lieblingsbier ist und so. Und da hat er mir im Vertrauen gesagt, wissen Sie, Mineralwasser. Ich bin Weintrinker. Echt? Ich kann nicht nach Hause kommen und mir ein Bier aufmachen. Mhm. Also wenn ich nach Hause komme, will ich einfach von Bier überhaupt nichts mehr sehen und riechen und schmecken, weil ich den ganzen Tag das in der Nase habe. Mhm. Das ist für mich dann immer mit Arbeit verbunden, hat er erzählt. Und sagte dann, also abends dann, schönes Glas Wein, das wäre eigentlich das, was er ganz gerne mag. Gerade in der Bierproduktion gibt es ja auch Stationen der Produktion, da riecht es nicht sehr angenehm. Mhm. Ja? Das muss man einfach so sagen. Da gibt es echt ein paar Stages, die man sagt, okay, da ist, glaube ich, die Produktion von Wein etwas für den Geruch etwas angenehmer, glaube ich. Ja, wahrscheinlich auch nicht in jeder. Aber ich glaube, in mehr Stages. Aber meistens schon, denke ich auch. Genau, glaube ich auch. Ja, obwohl es vielleicht auch Winzer gibt, die dann sich abends hinsetzen und ein Bier trinken. Ja, möglich. Also möglich ist es, ja. Ja. Gut, gibt es noch was Wichtiges mitzuteilen? Guck jetzt nochmal. Nee, ich habe jetzt nochmal die Sachen verlinkt, auch die Random Facts. Wunderbar. Und der YouTube-Channel, also, da kann man auch mal so ein bisschen einen Eindruck haben, wie die Produktion läuft. Die Videos sind zwar schon 9 Jahre alt, aber da war ich auch, glaube ich, das letzte Mal vor vielleicht 10, 11 Jahren. Aber genau so konnte ich mich auch daran erinnern, so sah das da ungefähr aus. Also kriegt noch ein bisschen was erklärt. Ich denke, da lohnt sich es auf jeden Fall mal reinzugucken. Ja, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Kommentare, Anmerkungen, Lob, Kritik und so weiter. Und beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich wieder Limonade. Genau, wir haben noch ein bisschen was da. Auch da ein Gruß an unseren befreundeten Podcast. Ja, genau. Haben wir den eigentlich schon mal verlinkt? Das müssen wir eigentlich auch mal tun. Das müssen wir eigentlich mal tun, ja. Genau, 2 Flaschen trinken Limonade. Genau. Ja, und wir haben hier auch noch Limonade. Und da können wir verschiedene Themen eigentlich noch machen mit den Flaschen, die uns verblieben sind. Mhm. Und das ist noch, glaube ich, wirklich interessant. Und ja, und eigentlich habe ich ja diese Alorenkugeln bestellt als Kompromiss. Ich wollte ja eigentlich was über die Schnapspralinen machen, aber da hat Peter gespottet, das sei nur was für 80-Jährige. Ja, ja, ist so. Es. Aha, das sind quasi für die ältere Generation. Edle Tropfen Windows. Das konnte ich Peter nicht nahe bringen. Nee, das da habe ich gedacht, als alter DDR, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber du warst ja nach der DDR. Genau, richtig. In Dessau, als alter Dessauer, wird er das mögen, dass wir hier also solche Pralinen haben. Da kann er jedenfalls nichts wirklich dagegen sagen. Genau. Weil der Hip-Faktor, Hipness, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich weiß auch nicht. Ja. Hippigkeitsfaktor, nee, der ist halt gegeben. Ja. Bei diesem Produkt. Ja. Und da kann sich Peter nicht verschließen. Das stimmt, genau. Im Gegensatz zu edlen Tropfen. Also Edeltropfen in Nuss werden wir erstmal nicht vorstellen. Es sei denn, es gibt Druck durch die Hörerschaft. Genau, richtig. Dem muss sich Peter dann auch beugen. Na klar, na klar. Gut. Gut, dann erstmal vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss.